Dialog Nummer 3. Haben Sie eine Familie? Ja, ich bin schon 10 Jahre verheiratet und es wird immer problematischer. Ich muss nur noch für die anderen denken. An den Musikunterricht meiner Tochter, an die Termine meines Mannes, an die Gesundheit meiner Eltern. Ich bin nur noch Küchenfrau, Ehefrau, Mutter, Tochter. Manchmal möchte ich schon ganz gerne davonlaufen.